Kappa noch rechts, bitte. Yo, yo. Hole Kappa noch links, bitte. Das hier ist Reggae, schau mal so wie ich's bitte. Das hier ist chillig, mach mit beim Kopf nicke. Bist gut drauf, jo, so wie auf Drogen. Das brauchen wir doch nicht, das ist mal fix verlogen. Das ist der neue Hit, ich überspann den Bogen. Ich brauche halt nur einen Fan, kannst mir einen suchen. Bitte tust das, dann war er dich glücklich. Dann schenke ich dir für dein Auto ein neues Rücklicht. Ich weiß, du brauchst das eh nicht, das heißt, das nützt nichts. Das hier ist Reggae ohne Sonne, falls ich schütze dich. Jetzt kommt der Killer mega ober drüber, Chorus. Du scheißt dir alles, schau dazu, wie du dein Arsch putzt. Oh yeah, oh yeah. Killer mega ober drüber, Reggae. Und alle Kappa noch rechts, bitte. Und alle Kappa noch links, bitte. Oh yeah, oh yeah. Killer mega ober drüber, Reggae. Und alle Kappa noch rechts, bitte. Und alle Kappa noch links, bitte. Oh yeah, oh yeah. Mega Ober drüber Reggae. Und alle Kappa noch rechts bitte. Und alle Kappa noch links bitte. Der Kappa-Song, der Wappler-Song. Das ist gut für die Verdauung, also super für dein Mond. Das gibt da Vitamine, das gibt da Carbon. Das gibt da das Eisen, also wichtig ist das schon. Oh, oh, wow, yeah, yeah. Was willst du mehr? Österreich, mein Lieblingsland, jawohl, du hast es erkannt. Hand in Hand, Wand vor Wand, wehren wir uns für das Ausland. Wir haben uns heute weiterentwickelt, wir haben uns geändert. Doch es gibt leider so Zicken, die deppert reden, also müssen wir sie zensiert. Dass die Pappen heulen, ja, da nicken's. Oh yeah, oh yeah, Killer mega over drüber Reggae. Und alle Kappa noch rechts bitte, und alle Kappa noch links bitte. Oh yeah, oh yeah. Killer mega over drüber Reggae. Und alle Kappa noch rechts bitte, und alle Kappa noch links bitte. Oh yeah, oh yeah. Killer mega over drüber Reggae. Und alle Kappa noch rechts bitte, und alle Kappa noch links bitte. Schubi, Schubi, du. Yeah, Killer Mega Ober drüber Reggae.